Jahren. Das 1 Live Talk. So, meine Lieben, da sind wir aber. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk. Ich habe nur Musik auf dem Kopfhörer gehabt, konnte mich selbst nicht hören und nichts weiter sagen. Aber jetzt sage ich, dass ich mich freue, dass ihr da seid und ich sage euch unser Thema. Das Thema heute Nacht heißt Orte, die mein Leben verändert haben. Und ich möchte mich sehr gerne mit euch über solche Orte unterhalten. Gibt es in eurem Leben einen Ort, an dem etwas sehr Spektakuläres passiert ist? Etwas Schönes, etwas Trauriges, etwas Dramatisches, sodass ihr sagt, ja, dieser Ort und das, was dort geschehen ist, hat eigentlich mein Leben verändert. Und seitdem ist irgendwie alles anders und ich denke ganz anders. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Thomas und Thomas ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Ich wollte erst mal sagen, du bist für mich wie ein Engel auf Erden. Ach, das ist aber sehr lieb von dir. Vielen Dank. Nein, du hörst den Menschen zu und hast wirklich Interesse. Doch ganz toll, muss ich dir sagen. Ey. Danke für das Kompliment. Sehr nett. Du, ich hab ein Problem. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, du hast schon mal mit mir gesprochen, vor circa einem Dreivierteljahr. Ich war insgesamt in meinem Leben 18 Jahre im Gefängnis. Vielleicht weißt du es noch. Ja, ich glaube schon, weil das so eine große Zahl ist, 18 Jahre. Das ja, also insgesamt. Und zum letzten Mal hier fast 6 Jahre gesessen. Und zwar, dieser Ort hat mein Leben verändert. Ich war also in Bayern gesessen, im Gefängnis, wegen Raubüberfall. Und ich habe also auch die Menschen im Gefängnis kennengelernt, wo ich eigentlich gedacht habe, das sind ganz liebe Menschen. Aber mit der Zeit hat man auch gemerkt, dass die in der Lage sind, also nur, dass sie Vorteile erwirken, dass die in der Lage sind, ihre eigenen Eltern zu verkaufen. Okay, pass mal auf. Jetzt, das Thema heißt ja Orte, die mein Leben verändert haben. Ja, wenn, gut. Wenn du sagst, dass du 18 Jahre in deinem Leben, du bist jetzt 37 Jahre alt, wenn du 18 Jahre lang in deinem Leben im Gefängnis gesessen hast, so kann man ja wirklich sagen, dass das Gefängnis dein Leben verändert hat. Wenn du das jetzt in so ein paar Sätzen zusammenfassen solltest, was würdest du sagen? Wie hat dich das Gefängnis verändert? Ich bin menschenverhasst. Was bist du? Menschenverhasst. Menschenverhasst. Also ich hasse die Menschen, und zwar, wenn ich dir das kurz sagen darf, ohne dass mich rausschmeißt, ich werde nicht beleidigend, gar nichts. Ich habe in der JVA, wo ich gesessen war, den Namen sage ich jetzt nicht, erlebt, da war ein Mitgefangener, der war extrem selbstmordgefährdet. Den haben sie also im anstaltseigenen psychiatrischen Krankenhaus, das war das Haus 3 damals, haben sie vollgepumpt mit Psychopharmaka. Der Junge, den haben sie danach wieder in die Zelle getan. Und nachmittags, ich war damals Hausarbeiter, habe ich die Tür aufgedreht, die Zellentür, wo aufgesperrt wurde. Und dann habe ich ihn gesehen, wie er am Fenstergitter gehängt war. Der hat sich also erhängt. Aufgrund dessen habe ich die JVA angezeigt, die Anstaltsleitung, wegen Verdacht der fahrlässigen Tötung. Ja. 4 Tage später kam von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben, das Verfahren habe ich gemäß § 170 eingestellt. Es konnte nicht vorsehbar gewesen sein, dass sich der Gefangene selbst tötet. Das war aber aktenkundig, dass der Junge extrem selbstmordgefährdet war. Ich will sagen, die JVA und die Staatsanwaltschaften und die Menschen allgemein, die sind alle nur auf ihren Vorteilen aus. Ja? Und ist ja sehr allgemein ausgedrückt, ne? Ist ja sehr allgemein ausgedrückt. Entschuldigung, Domian, aber ich bin seit bald 2 Jahren, nächsten Monat, wenn es 2 Jahren, bin ich in der Freiheit. Ich reiß wirklich meinen Allerwertesten auf, damit ich endlich eine Arbeit bekomme. Und ich habe auch gesagt, ich möchte ehrlich sein, derjenige, was mir eine Arbeit gibt, den nicht vorzuenthalten, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja. Okay, aber jetzt erklär aber erstmal, du sagst, diese 18 Jahre im Knast haben bewirkt, dass ich eigentlich zum Menschenhasser geworden bin. Ja. Jetzt hast du ein Beispiel genannt. Nenn mir bitte noch ein paar andere Beispiele, die so dramatisch waren, dass du sagst, ich habe den Glauben an die Menschen verloren. Ja, und zwar, ich habe in gut genommen alles verloren. Ich sage mal eins jetzt, ohne dass ich dich persönlich angreife, Domian. Du oder jeder andere wäre in der Lage, einen anderen Menschen in ein Gefängnis zu bringen. Weshalb, was weiß ich nicht. Aber ich sage, der Ort hat mich verändert, dass ich gemerkt habe, ich bin mit meinem Leben total unzufrieden. Ich hasse mich, ich hasse alles. Ja, weil ich absolut durch meine eigene Schuld keine faire Chance mehr bekomme. Und ich bin 37 und ich will endlich wieder arbeiten. Durch deine eigene Schuld keine faire Chance mehr bekommst. Was heißt das? Dass du durch deine eigene Schuld keine Chance mehr bekommst? Ja, weil ich Idiot, habe damals eine Straftat gemacht. Ich war auch krank, ich war spielsüchtig, deswegen habe ich das auch gemacht. Ich habe einen bewaffneten Banküberfall gemacht. Und Ja, dadurch habe ich den Scheiß gemacht, dass ich spielen konnte. Und jetzt, ich bin entlassen worden, habe erfolgreich eine Spielsuchttherapie absolviert. Ja. Ich bin trockener Spieler. Ja. Und ich stehe bald jede Woche in der Zeitung und will arbeiten. Und kein Mensch gibt mir Arbeit. Mhm. Gut, ja. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Ist aber eine ganz andere Thematik. Meine Frage war ja, welcher Ort dein Leben verändert hat. Und du hast gesagt, das ist das Gefängnis, das hat mich zum Menschenhasser gemacht. Nach 18 Jahren im Knast kann man sicher eine ganze Menge erzählen, was da passiert ist. Und insofern ist das für dich sicherlich auch eine sehr dramatische Erfahrung. Du bist auf Arbeitssuche. Das heißt für mich, dass ich dir von Herzen wünsche, dass du Arbeit findest. Und dass du nicht nochmal in den Knast kommst. Und damit du nicht nochmal solche schlimmen Sachen erlebst. Domian, darf ich dich mal was sagen, ganz kurz? Bitte. Wäre das vielleicht möglich, du hast ja unwahrscheinlich viel Zuschauer und Zuhörer, wäre das vielleicht möglich, wenn vielleicht einer drunter ist und hat ordentliche und angemeldete Arbeit, wo ich Papiere abgeben kann, könntet ihr vielleicht dann Ihnen meine Nummer weitergeben? In welcher Region suchst du das denn? Also ich bin von Oberhausen. Von Oberhausen, also Großgebiet, Ruhrgebiet. Ja, aber ich bin nicht mobil, ich habe kein Auto. Ich habe zwar einen Führerschein, aber kein Auto. Mhm. Und es sollte schon irgendwie... Oberhausen. Oberhausen und Umgebung Oberhausen. Ja. Okay, wenn da irgendwas kommt, reichen wir das natürlich sehr gerne an dich weiter, Thomas. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, Dominik. Und noch was, wo ist denn übrigens die eine Ding von der Helga von Zinnen, die vermisse ich? Das hintere von dir. Steht heute nicht da. Du, sehr, sehr aufmerksam, das stelle ich gleich in der Pause auf. Du hast völlig recht. Ja, weil ich schaue jeden Tag heute. Genau, das steht heute nicht da. Hey, heute geht alles schief. Der Anfang geht schief, der Hirsch steht nicht da. Okay, dann stellen wir gleich auf. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Ich danke dir und mach bitte weiter. Jo, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Orte, die mein Leben verändert haben. Welcher Ort hat euer Leben verändert? Ist irgendetwas passiert an einem bestimmten Ort, sodass ihr sagt, aufgrund dieses, was dort passiert ist, an diesem Ort, hat mein Leben einen ganz anderen Verlauf genommen oder ich bin ganz anders draufgekommen durch das, was dort passiert ist an diesem Ort. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Andrea ist da und Andrea ist 42 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo Domian. Welcher Ort? Ich bin aufgeregt jetzt hier, dass ich da jetzt durchgekommen bin. Welcher Ort ist es denn bei dir, Andrea, über den du gerne reden möchtest? Ich möchte eigentlich darüber reden. Mein Mann und ich waren im November 97 in der Türkei. Mhm. Und mein Mann, der ist dort angefahren worden. Mhm. Und ist seitdem schwerpflegebedürftig. Was ist denn da genau passiert bei dem Unfall? Was ist da genau passiert? Wir sind aus einem Bus ausgestiegen. Und mussten noch 50 Meter an der Hauptstraße gehen, ja. Bis wir praktisch abbiegen konnten Richtung, also zu unserem Hotel. Und da ist mein Mann von einem Fahrzeug erfasst worden, was ja von hinten kam. Also der Fahrer war schuld oder hat dein Mann nicht richtig aufgepasst? Nein, der Fahrer war schuld. Der Fahrer war eindeutig schuld. Eindeutig schuld. Wir sind hintereinander an der Straße gegangen. Ja. Und der Fahrer ist unachtsam gewesen. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Er hat ihn erwischt, er hat ihn fast überfahren? Ja, mein Mann ist sehr schwer verletzt gewesen. Mhm. Er war auch 9 Tage nicht, also jedenfalls laut Auskunft der dortigen Ärzte, nicht transportfähig. Wie war das denn? Wie hat sich das denn am Unfall auch dargestellt? Du warst ganz grauenvoll eigentlich, wenn man das so für deutsche Verhältnisse eigentlich nimmt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Weil das ist eigentlich auf einer abgelegenen Straße passiert, eigentlich ungefähr 15 Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Ja. Und Du warst ja unverletzt und standst quasi daneben und hast das alles sehen können. Ja, aber ich habe es eigentlich nicht realisieren können, das ist das Schlimme. Was hast du denn da gesehen, nachdem der Unfall passiert war? Was heißt gesehen, habe ich das schon, ich sagen. Nee, was du gesehen hast, als der Unfall passiert war. Alles. Also ich habe gesehen, dass mein Mann in der Luft war und wie er aufgekommen ist. Ich habe das also alles richtig mitgesehen. Also er ist richtig in die Luft geschleudert worden? Ja, und ich habe auch gesehen, dass er den Kopf eingezogen hat zum Beispiel beim Aufkommen auf dem Asphalt. Als er dann aufgeschlagen war, war er bei Bewusstsein? Nein, nicht ansprechbar. Nein. War er am Bluten? Wie hat man sich das vorzustellen? Ja, aber nicht am Kopf. Mhm. So, er hat ein bisschen, am Rücken hatte er ein bisschen Blut, aber er war nicht doll am Bluten. Mhm. Jetzt standst du unter Schock, standest daneben. Der Fahrer ist vielleicht ausgestiegen, hat auch geguckt? Ja, da haben welche angehalten. Also man konnte sich also halbwegs verständigen und die haben mir dann auch, also ich war froh, dass man mir eigentlich so die Entscheidung abgenommen hatte, weil ich bin völlig aufgeregt, da jetzt wieder so drüber zu reden, muss ich gestehen. Mhm. gefunden. Wann kam denn dann endlich ein Krankenwagen? Ja, wir haben gar nicht auf den Krankenwagen gewartet. Wir haben meinen Mann dann, also da waren zwei Taxifahrer, die da angehalten hatten, und die haben meinen Mann auf dem Rücksitz in ein Taxi gelegt, und wir sind dann ins nächste Krankenhaus gefahren. Wie weit war das entfernt? 15 Kilometer ungefähr, 15 Kilometer. Das nächste. Auch sehr riskant, ne? Einen Schwerverletzten einfach so auf den Rücksitz zu legen. Ja, aber die haben mir dann damals auch erzählt, von wegen, dadurch, dass da auch gerade Markttag in dem Ort war, wo dieses Krankenhaus ist, dass eben halt da die Krankenwagen also so gut wie gar nicht durchkommen. Mhm. So. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen. Du bist mitgefahren ins Krankenhaus. Da gehe ich von aus. Selbstverständlich. Ja. Was hat man denn dann da diagnostiziert? Welche Verletzung? Gar nichts eigentlich. Gar nichts. Ja, das Schlimme. Also man hat, das ist auch eigentlich so das Schlimme gewesen überhaupt. So als Frau hat man in der Türkei eigentlich überhaupt nichts zu möppeln. Also einem wird auch nichts gesagt. Das ist eben halt auch das Nächste. Ach so, das heißt, die Ärzte haben dir gar keine Auskunft erteilt. Nein, ich durfte da nicht mit rein. Mein Mann, da wurde notdürftig versorgt. Mhm. Und ich erfuhr dann erst praktisch, dass er ins nächste Krankenhaus käme, wo auch eben ein CT wäre. Mhm. Und das lag eben halt eine Stunde entfernt. In welcher Stadt oder welcher Region ist das eigentlich dann passiert? Oder in also das ist passiert, ist das in Ziede. Ach, in Ziede, da war ich auch schon mal. Mhm. Und wir sind also erst dann nach Manavgat ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Das war gerade dieser berüchtigte Tag, wo in Manavgat dort eben halt auch Markt ist. Weiß ich nicht, wenn du da schon mal warst, dann... Ja, ja. Und er ist dann nach Alanya in ein Krankenhaus gekommen, eine recht, kleine Privatklinik. Recht große Stadt ist das, ja. An der Küste, der türkischen Riviera, ja. Wie lange hat er denn da in dem Krankenhaus gelegen? Ja, also gelegen hat er dort 9 Tage. Durftest du denn dann zu ihm und hat man dir dort Auskunft erteilt? Ich durfte zu ihm 2x5 Minuten am Tag, ja. 2x5 Minuten am Tag nur? In der Türkei ist das angeblich nicht so üblich, da dürfen also überhaupt gar keine Angehörigen, die sind ja sehr, sehr, die gehen ja sehr mit. Die schreien da ja auch, die sitzen da oben ja auch vor der Intensivstation und schreien, die Frauen oder die Männer. Gut, darüber bin ich nicht informiert, wie die Regelungen da sind, aber wenn du es so erlebt hast, dann wird es in deinem Fall auf jeden Fall stimmen. Also bei uns ist das auf dem Montag passiert und ich hatte Gott sei Dank Glück, dass mein Schwager mir nachgereist ist dann. Mhm. Er kam dann freitags an, er hatte vorher keinen Flug bekommen. Mhm. Ich hatte mich da, ich sage ja so, das habe ich auch so zu meinem Mann hier gesagt, ich sage, ich muss da einfach mal anrufen, wie ich das gehört hatte zu dem Thema, weil eigentlich so dieses, was uns da passiert ist, das ist eigentlich schon schlimm genug, auch wenn man sich da wirklich, ich meine so, wir fügen uns da drin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Erzähl mal die Geschichte noch weiter. Also dann ist dein Schwager gekommen, der hatte dann Zugang zu den Ärzten und die Ärzte haben ihm erklärt, was los ist mit deinem Mann. Nee, eigentlich mehr oder weniger gar nicht, weil, naja, zuerst hieß es immer, er ist nicht transportfähig, bloß es lief eigentlich im Endeffekt alles darauf hinaus, dass sie Kohle wollten. Dieser Chefarzt, der hatte sich 10 Tage in den Kopf gesetzt und unter 10 Tagen wollte er uns nicht gehen lassen. Das ist ja unglaublich, da ist der Mann schwer verletzt und du kommst nur 2x5 Minuten am Tag rein, weißt überhaupt gar nicht, wie schwer die Verletzungen sind. Nein. Als du dann zu ihm reinkamst, war er da bei Bewusstsein? Nein, er war erst im künstlichen Koma. Dreht man ja als Angehöriger, als Ehefrau durch wahrscheinlich. Ja, man dreht am Rad. Wann ist er dann nach Deutschland gekommen? Nach wie vielen Tagen? Nach 9. Nach 9 Tagen? Mit Hilfe des ADACs. Ja, so. Und dann kam er hier in eine Klinik und du wurdest ordentlich informiert auch. Was hat man dann gesagt, welche Verletzungen dein Mann hat? Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass man ihn nur gehen hat lassen, weil also es wirklich wieder lebensbedrohlich geworden wäre. Also wir haben dort in der Türkei eine deutschsprachige Ärztin gewesen. Sie hatte hier auch in Deutsch ihr Studium beendet. Und die hatte mich schon einmal, bevor mein Schwager dort war, auf dem Flur beiseite genommen. Ich sage, man kann sich das gar nicht vorstellen, was da überhaupt abläuft. Mhm. Dass die ganzen türkischen Krankenhäuser, die sind dermaßen überwacht, auch die Arztzimmer sind überwacht. Diese Ärztin, die konnte mit mir nicht im Arztzimmer sprechen, weil sie sagte von wegen, wir werden abgehört. Mhm. Gut, jetzt waren wir aber schon ein bisschen weiter in der Geschichte, nämlich dein Mann war nach Deutschland gekommen. Welche Verletzungen hatte er denn? Was war passiert genau? Also passiert war praktisch, dass er beidseitige Lungenquetschungen hatte, Rippenbrüche, Gehirntrauma. Ja, sowas. Und heute, das ist passiert, du hast es gerade gesagt, im November 1997. Mhm. Und er ist heute noch ein Pflegefall. Ja. Wie ist sein Zustand heutzutage? Wie ist sein Zustand? Also er kann nicht laufen. Er ist rechtzeitig eingeschränkt. Mhm. Kann links ein bisschen bewegen. Er kann nicht sprechen. Er kann nicht sprechen? Nein. Gar nicht sprechen? Nein. Mhm. Ist er geistig ganz klar oder hat er auch gibt es da auch Nachwirkungen, Nachschäden? Ich denke, so bis ins kleinste Detail wird man das nicht rausbekommen. Ich für meinen Teil sage, er ist voll, also er weiß alles. Mhm. Wie verständigst du dich mit ihm? Also du sprichst und er nickt dann oder wie geht das? Nee, nicken kann er nicht, weil er keine Kopfkontrolle richtig hat. Mit den Augen praktisch. Ja. Entweder er schließt die Augen oder er macht Zeichen mit der linken Hand mit dem Zeigefinger, das ist das Ja. Mhm. Und Zeigefinger und Mittelfinger ist dann das Nein. Kann er denn so im Rollstuhl sitzen? Geht ja. das? Ja. Das heißt. Naja, er sitzt jetzt auch neben mir und verfolgt das hier. Und er folgt das. Schöne Grüße von meiner Seite zu ihm. Ja, schöne Grüße. Ja. Das ist ja nun wirklich ein sehr schweres und sehr schlimmes Schicksal. Dein Mann war völlig gesund, ihr wart im Urlaub und dann passiert so etwas. Ganz genau. Und dieser Ort, diese Straße in der Türkei hat dann wirklich dein und euer Leben radikal verändert. Ja. Radikal verändert. Wie ist das Ganze denn dann juristisch ausgegangen? Das ist noch gar nicht ausgegangen. Das ist noch gar nicht ausgegangen. Das läuft immer noch. Ja. Gibt es auch noch keine Versicherung, die irgendwie eingesprungen ist oder sich verantwortlich zeigt? Gar nicht. Das ist alles noch in der Schwebe. Alles in der Schwebe. Mhm. Ich sag ja, das Schlimmste fand ich eigentlich auch so dieses Ganze drumherum, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ich hatte schon vorhin einmal in der Redaktion gesagt, ich habe letzte Woche schon mal angerufen zu dem Thema Einsamkeit. Mhm. So eigentlich auch so, dass sich eigentlich auch alles so, naja, erstmal überhaupt so diese ganze Bürokratie, mhm. so wie das eben halt unten auch vor Ort gelaufen ist. Ist das so, dass du dich und ihr euch da auch sehr alleine gelassen gefühlt habt? Also alleine gelassen auch von sowohl von den türkischen Behörden als auch dann vielleicht von den deutschen Behörden, die euch da nicht richtig geholfen haben, als ihr Signale gegeben habt, hier ist was passiert. Also ich habe mich an die deutsche Botschaft gewandt und die war nicht zuständig, die hat freitags die Toren geschlossen. Mhm. Ich habe nicht mal bei der Polizei einen Dolmetscher bekommen. Mhm. Ich wurde geholt vom Hotel. Ich musste dort zur Polizei, weil ich meine Aussage machen musste. Mhm. Und ich konnte kein Wort verstehen. Ich habe nichts verstanden, was ich unterschrieben habe. Nichts. Das ist ja wirklich der super Horror. Und wenn einem dann so ein Unglück widerfahren ist und man dann auch konfrontiert ist mit solchen bürokratischen Dingen, stelle ich mir grauenhaft vor. Also das ist, und grauenhaft ist gar kein Wort. Ja, und die Türken, die machen da wirklich noch Geld mit. Ich meine, ich will nicht sagen, ich meine, sowas hätte uns auch in Deutschland passieren können. Ich denke einfach so mittlerweile so diese Jahre, die dazwischen liegen, da hat man einfach auch ein bisschen Abstand gewonnen oder so. Dein Leben hat sich dann ja nun auch völlig verändert, insofern, dass du jetzt einen Mann hast, der vorher arbeiten gegangen ist, ein ganz normales Leben geführt hat und den du rund um die Uhr quasi betreuen musst. Ja, wir leben hier praktisch eigentlich unser Leben gemeinsam. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Mhm. Wie hat sich denn eure Beziehung verändert seitdem? Sehr innig. Noch inniger, als ich schon vorher war. Liebe Andrea, das ist eine sehr, sehr schlimme Geschichte, die du mir da erzählt hast. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wir hören also wirklich jeden Abend deine Sendung. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manches Mal denke ich, mein Gott, es gibt wirklich, man denkt eigentlich immer so, dass was einen selber so betrifft, das ist schon fast das Schlimmste oder so. Aber ich empfinde manches Mal, dass es wirklich noch viel, viel schlimmere Sachen gibt. Weißt du, was ich euch wirklich von Herzen wünsche? Dass ihr juristisch gesehen zumindest euer Recht bekommt und dass es finanziell zumindest auch eine adäquate Abfindung gibt oder eine Unterstützung. Die kann die Gesundheit nicht wieder herstellen, das ist klar. Nee, der Gute hat auch nichts, also das wissen wir schon. Also die Chancen stehen schlecht. Mm. Wie auch immer, dass ihr zumindest euer Recht bekommt. Das ist so abgesichert. Ja. Du grüßt nochmal herzlich deinen Mann von mir. Das werde ich machen. Und wünsche euch beiden wirklich alles Gute. Und es ist schön, dass du sagst, dass ihr beide so zueinander gefunden habt und dass die Beziehung inniger geworden ist noch als vorher. Ja, das Schlimme ist eigentlich so, dass eigentlich so ganz viele Leute, die da eigentlich nicht mit, dass ganz viele Leute da nicht mit umgehen können. Mhm. Dass eigentlich so dieses, egal ob man rausgeht oder so, dass man sehr angeguckt wird, dass Leute stehen bleiben und wirklich einen anstarren. Ja, das ist immer schlimmer. Oder bei uns hat sich das leider Gottes auch in der Familie sehr ausgeprägt. Unsere Familie ist sehr zerbrochen dadurch. Mhm. So, wo man eigentlich denkt, so dass die Familie eigentlich zusammenschweißt oder so, da hat sich eigentlich so genau das Gegenteil gewendet. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schlimm. Trotz allem wünsche ich euch von ganzem Herzen alles Liebe und alles Gute, Andrea. Dankeschön, mach weiter so. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke, tschüss. Orte, die mein Leben verändert haben. Das ist unser Thema heute. Wenn ihr mich gerne anrufen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Steffen. Stimmt, ne? 23 Jahre alt. Guten Morgen. Richtig. Guten Abend oder guten Morgen. Ja, hallo Steffen. Herzliches Weihnachten nochmal an die beiden von eben. Ich fühle mich dessen schon gar nicht würdig eigentlich, weil bei mir hat sich das Leben eigentlich eher positiv gewendet. Gut, das Thema lässt es aber auch offen, ne? Ja. Das kann ja sowohl was Positives als auch was Negatives sein. Es ist ja auch gut, wenn wir positive Dinge erfahren hier, da sind wir, wenn die zur Sprache kommen. Erzähl mal. Ja, also ich bin 98 mit zwei Kollegen relativ spontan nach San Francisco geflogen. Mhm. Das war eine ganz spontane Sache, wir hatten keine Unterkunft gebucht, gar nicht. Mhm. Und das erste Mal, wo ich da war, da habe ich das alles gar nicht so richtig wahrgenommen. Und erst das erste Mal, wo ich dann wieder zu Hause war, war mir klar, was ich dort erstmal wirklich erlebt habe. Und habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich richtig Fernweh gespürt. Ich meine, ich habe wirklich immer nette Urlaube gehabt und ich habe mich überall wirklich wohlgefühlt. Aber als ich wirklich Fernweh hatte, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Also Fernweh heißt für mich eigentlich, wenn ich hier zu Hause sitze und die Sehnsucht habe, in die Ferne zu reisen. Ja, das, nicht das einfach irgendwo hin, sondern ich denke dann ganz genau nur an einfach an diese Erlebnisse, an diesen Ort und das Ganze drumherum, an das ganze Umfeld, was ich da erlebt habe. Mhm. Weil das Ganze kam mir nicht wie ein Ort, sondern irgendwie wie eine eigene Galaxie irgendwie vor. Also speziell jetzt der Aufenthalt in San Francisco. Und Umgebung. Und Umgebung. Mehr ja. So, was war denn das Besondere, was dir da gefallen hat? Irgendwie kam es mir so vor, als würden mich alle so schon immer gekannt haben. Mhm. Eine absolut familiäre Umgebung. Es war nicht möglich, irgendwie einzukaufen, ohne dass man irgendwie noch 2 Stunden Dialog mit irgendjemandem hatte, mhm. den man vorher noch nie gesehen hat. Mhm. Und ganz sporadisch angesprochen wurde, du kommst aus Deutschland und solche Geschichten. Mhm. Und sich jeder auf einmal für jemanden interessiert hat. Und ich habe mich auch bisher noch nie spontan mit irgendwelchen Obdachlosen zum Beispiel unterhalten. Mhm. Und ich habe da sehr viele intensive Gespräche mit irgendwelchen Obdachlosen geführt, über mehrere Stunden. Und es war einfach nur genial und einfach sowas von verändernd für mich selber. Inwiefern hat es sich verändert? Ich bin relativ wohlbehütet aufgewachsen, wenn man so will. Mhm. Und meine Zukunft war eigentlich auch mal klar. Abitur, Studium etc. und irgendwann der Tod. Und habe aber nie wirklich es war ein Ablauf, Abi, Zivildienst und so weiter und habe aber nie wirklich so drauf geachtet, was ich wirklich will, was wirklich meine Interessen sind. Und das ist dir klar geworden während dieses Aufenthaltes in Amerika? Es war eine Aneinanderreihung irgendwie von Schicksalen irgendwie. Mhm. Ich wollte immer irgendwie Pilot werden sowas und das ging dann irgendwann später nicht wegen einem schweren Autounfall, solche Geschichten. Und hobbymäßig mache ich Musik, also ich lege sie auf und produziere jetzt auch selber. Du war das 1998. Was hat sich denn dann danach konkret bei dir verändert? Wie sind die Bahnen dann anders verlaufen, wie du es gerade erzählt hast, eigentlich es geplant war? Ich habe mein Hobby sozusagen, habe es jedenfalls vor, irgendwo zum Beruf zu machen. Und das habe ich mich nie getraut, weil das könnte ich meinen Eltern zum Beispiel nie erzählen. Also die Musik. Ich hatte nie den Zuspruch oder den Mut zum Risiko, weil ich war nie irgendwie in der Lage, in der Situation versetzt worden, dass ich irgendwie selber klarkommen muss. Ja, also es geht um die Musik, ne? Zum Beispiel, also auch finanziell oder überhaupt, jemanden da zu haben, der mir hilft. Oder nee, ich meine, es geht um die Musik, was dein Hobby betrifft. Ja, richtig. Ja. Mhm. Nun ist das ja eine ganze Weile her, es sind 4 Jahre her. Und seitdem fliege ich jedes Jahr hin, weil ich kann gar nicht anders. Auch wenn irgendwie das Geld nicht reicht, ich weiß, irgendwie kriege ich es da irgendwie hin. Hast du denn dann es abgelehnt, ein Studium anzufangen und dich ganz in die Musik reingeknallt? Nein, also ich sehe das Studium jetzt auch mit ganz anderen Augen. Und zwar sehe ich das so, dass ich selbstständig werden will. Und das, was ich studiere, hilft mir dabei, aber in meiner Freizeit, also ich habe eigentlich gar keine Freizeit. Nach dem Studium gehe ich direkt 14 Stunden ins Studio und produziere. Mhm. Ich organisiere Veranstaltungen, knie mich da volles Programm hinter. Also wenn wir es auf einen Nenner bringen wollen, dieser Aufenthalt in San Francisco hat dich lockerer gemacht, gelassener gemacht? Ja, sag du ein Wort. Mutiger, selbstsicherer. Mhm. Selbstsicherer und unabhängiger auch und nicht so abhängig. Also abhängig von den Eltern, von Erwartungshaltungen und so weiter. Dass ich zusehe, dass ich selber mein Leben in den Gang kriege. Gut, ja, das ist natürlich auch ein guter Effekt. Ich wollte meinem Vater irgendwie folgen, irgendwie, das war irgendwie immer klar, aber obwohl mich das sozusagen insbesondere irgendwie gar nicht selber interessiert hat, weil es war ein Hobby immer und dort habe ich den Zuspruch gekriegt, ich konnte da dann immer... Also wir können sagen, San Francisco hat dich mehr auf deinen eigenen Weg gebracht. Auf jeden Fall. So können wir sagen. Und insofern hat dieser Ort dein Leben schon gravierend verändert. Als wäre ich schon immer da gewesen. Ich danke für deinen Anruf, Steffen. Ja. Alles Gute und toll, toll mit der Musik. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Mario, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, Domian, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Mario. Ist ja Wahnsinn. Über welchen Ort unterhalten wir uns bei dir? Übers Bordell. Über was? Übers Bordell. Übers Bordell. Ja. Und dieser Ort hat sein Leben verändert. Ja, richtig, genau. Inwiefern? Ich erzähle eine ganz kurze Vorgeschichte. Mhm. Also wie gesagt, ich bin 35, habe Koch gelernt, also mein ganz normaler Beruf. Was hast du gelernt? Ja, was hast du gelernt? Was hast du gelernt, habe ich gefragt. Ich habe Koch gelernt. Koch, so ganz, ganz solide. Mhm. Und habe immer aber schon Spaß an der Fliegerei gehabt. Und habe mir dann irgendwann die Privatpilotenlizenz ermöglicht. Ja. Und habe die auch gemacht. Ja. Und dann war eigentlich mein Denken war immer, ich gehe nach Afrika. Das war immer klar, ich wollte nach Afrika, ich wollte unten in Afrika fliegen. Das war auch mehr oder weniger alles schon in trockenen Tüchern. Mhm. Wo in Afrika? In Namibia. So, und dann habe ich gesagt, na komm, ich brauche noch ein bisschen mehr Geld. Wollte noch ein bisschen mehr Geld haben. Mhm. Und habe dann durch einen Zufall hat ein Freund von mir gesagt, pass mal auf, in einem Bordell und vor in einem Saunaclub, da sucht man eine Art, ja, Aufpasser, Handtuchwäscher, jemand, der so ein bisschen da für Ordnung sorgt. Ja. Und die zahlen ganz gut. Mhm. Ich sage, weißt du, wenn du das mal so 2-3 Monate machst, 7 Tage die Woche, wäre nicht schlecht. Mhm. Hast du gut war deine Seite und kannst direkt gehen. Mhm. Das Problem ist, an dem ersten Tag, in dem ich in diesen Laden gegangen bin, da stand eine Frau hinter der Theke. Die hat also da Theke gemacht. Die hat nicht vorne gearbeitet, sondern die hat da nur Theke gemacht. Mhm. Und ich habe diese Frau gesehen und habe in dem Moment gewusst, das ist die Frau, auf die ich mein Leben lang gewartet habe. Mhm. Ja, jetzt sind wir verheiratet. Ja, seid ihr verheiratet? Du bist nicht in Namibia? Nein, ich bin nicht. Wir sind jetzt ganz solide in Deutschland. Und du arbeitest immer noch in dem Bordell? Nein, wir arbeiten schon lange. Wir haben nach der Heirat, muss man ganz kurz nachrechnen, Oktober, November... Im Dezember, das war quasi nach der Hochzeit, 2 Monate später, haben wir da dann auch aufgehört und haben jetzt wieder beide ganz solide Arbeitsplätze. Was genau, das habe ich gar nicht verstanden, hat denn in dem Bordell deine jetzige Frau gearbeitet? Hat sie als Prostituierte gearbeitet? Nein, sie hat vorne an der Theke gearbeitet. Sie hat quasi an der Bar gearbeitet. Ausschließlich an der Bar. Also Schlüsselausgabe gemacht und kassiert und den ganzen Kram, Abrechnungen gemacht. Er ist ja schon verrückt, ne? Da geht man ins Bordell. Also man kann wirklich sagen, ich hatte ja nun, also das passt so ein bisschen zum Thema Einsamkeit. Ich war eine Zeit lang dann auch sehr einsam. Mhm. Und als ich dann da reinkam, wir haben dann den ersten Tag zusammen gearbeitet und haben uns dann abends Essen bestellt. Mhm. Und das war das Beste. Wir haben da auf einmal festgestellt, dass wir uns schon kannten. Ich habe für meine Frau schon gekocht früher. Ach so. Sie hat immer Essen bestellt. Ach so. Und ich wusste ja nicht, wer das war. Und irgendwann sagt sie, ja, wir können doch mal da bestellen. Ich esse dann immer das und das. Ja. Ich sage, das ist eine Sonderbestellung. Ich sag, und die habe ich immer kochen müssen. Ich sage, 5 Minuten vor Feierabend. Sag mal, war dir denn von Anfang an klar, dass sie nicht als Prostituierte arbeitet oder warst du unsicher? Das wäre mir egal gewesen. Ja, das ist ein guter Spruch. Das ist vollkommen egal. Es geht ja um den Menschen. Und das war einfach der Hammer. Wir haben dann da gesessen auf der Couch und ich hatte eine Panik, weil ich hatte dieses unheimliche Bedürfnis. Ich wollte diese Frau in den Arm nehmen. Ja. Ich wollte diese Frau in den Arm nehmen und wollte. So, schon ziemlich am Anfang. Direkt am ersten Abend. Ja, also kann man schon sagen, lieber auf den ersten Blick, ne? Kein Sex. Ich wollte sie in den Arm nehmen. Ja. Und dann habe ich ihr das später gesagt, das hast du, warum hast du das denn nicht gemacht? Naja, kann man ja auch nicht sofort dann machen. Ja, kann man nicht, aber dann war natürlich ein unheimlich... Wie lange hat es denn gedauert, bis es dann wirklich richtig gefunkt hat, dass du merktest, sie ist auch an dir interessiert? Wie viele Tage oder Wochen? Ja, erstmal wollte sie nicht. Mhm. Also erstmal wollte sie gar nicht. Also zumindest, wir haben uns unheimlich gut verstanden, aber sie wollte auf jeden Fall mehr oder weniger nichts mehr, oder ich sag mal, sie wollte nicht mehr von mir wissen, als dass wir, ich sag mal, gute Freunde sind. Und ja, zum Beispiel. Sie ist gerade neben dir, ich höre ja, nicht im ja, Aso. Sie sagt, erzähl das mit dem Geschenk. Ja, das war gut. Sie hatte Geburtstag. Oh, jetzt kommt der Nach. Moment, jetzt kommt die Rückkopplung so weg. Ja. Und zwar hatte sie Geburtstag. Mhm. Und die ganzen Mädels hatten also zusammengeschmissen und haben ihr ein Geschenk bekommen. Mhm. Und ja, ich wusste, welche Creme sie gern mag. Und dann bin ich in der Parfumerie und habe ihr halt so eine Creme gemacht, habe ihr einen netten Zettel dahingeschrieben und hat ihn an ihr Zimmer gehängt. Mhm. Ja, einen Monat hing der da. Hat sie nie aufgemacht. Wollte sie nicht haben. Ach. Weil sie wollte nichts von mir und sie wollte kein Geschenk und sie wollte auch nichts, ich sag mal, nichts näher von mir. Und irgendwann auf einmal, ich bin ja dann sehr beharrlich gewesen. Mhm. Also ich war dann, ich habe mich ja nicht ablocken. Mhm. Und irgendwann morgens habe ich sie geweckt und war auch ganz nett. Und auf einmal dreht sie sich um, zieht mich an sich ran und nimmt mich in den Arm und gibt mir einen Kuss. Aber da war ja nur schon einiges gelaufen, wenn ihr schon im Bett zusammengelegen habt. Da hatte sie die Creme ja schon längst aufgemacht. Nein, wir haben nicht im Bett zusammengelegen. Na, weil du gerade sagst, du hast sie geweckt und... Ja, ich habe sie geweckt, wir haben ja da in diesem selben Haus geschlafen. Ach so, habe ich nicht verstanden. Na, also wie auch immer. Die Geschichte ist auf jeden Fall gut ausgegangen und das Bordell hat dein Leben verändert und ihr seid jetzt ein glückliches Paar. Und das ist ja wirklich die Hauptsache. Wir sind glücklich und zufrieden. Meine Empfehlung und mein Gruß an deine Frau. Recht herzlichen Dank. Und alles Gute euch beiden. Danke, noch ein ganz kurzer Satz. Ich finde, der muss einfach sein, der gehört nämlich in deine Sendung. Du bist... ein toller Typ und deine Sendung ist ganz toll. Ich danke herzlich. Du wirst noch sehr vielen Menschen helfen mit deiner Sendung. Ich danke dir sehr vielmals, Mario. Okay. Auf Wiederhören, tschüss. 1.31 Uhr und 24 Sekunden, kleine Pause. Und 9 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Orte, die mein Leben verändert haben. Welche Orte oder welcher Ort hat euer Leben verändert, vielleicht sogar dramatisch verändert? Wenn ihr mir darüber davon erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Frank und Frank ist 33 Jahre alt. Ja. Ich grüße dich. Hallo Jürgen. Hallo Frank. Wie geht es dir? Gut, vielen Dank. Wir reden über die Orte. Die einen das Leben verändert so, haben. Bei mir war es die Heimzeit. Also ich bin mit 8,5 Jahren ins Heim gebracht worden. Mhm. Ja, mit der weisen Voraussicht meiner Eltern damals und mit der Hilfe des Jugendamtes, dass ich schwer erziehbar sei. Was ich damals nicht nachvollziehen konnte, heute auch nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ich denke, nichts Schlimmes gemacht zu haben. Ich denke mal, gelebt zu haben, wie ein Junge eben lebt. Mit 8,5 Jahren, der aufsässig vielleicht war, in der Schule nicht so mitgemacht hat, wie es hätte sein sollen. Vielleicht auch mal draußen an der Bahn ein Feuer gemacht hat. Mhm. So ein Püffchen oder was, aber nichts Unrechtes gemacht hat. Und du hast den Eindruck im Nachhinein oder damals auch gehabt, dass deine Eltern dich abgeschoben haben ins Heim? Sag ich mal jetzt nicht so. Ich denke schon, dass sie sich da auch was falsch gedacht haben. Den Vorwurf, den ich denen heute mache, ist, dass sie das nicht gesehen haben, dass das ja die Hölle war für mich eigentlich. Wie lange warst du denn dann im Heim? 8,5 Jahre auch. 8,5 Jahre. Also du bist mit 8,5 reingekommen, ja, genau. und warst dann 8,5 Jahre in... Ja. Mhm. Ich habe dann mit 17 versucht, eine Ausbildung zu machen, die ich dann abgebrochen habe. Mhm. War dann auch woanders von da aus. Ja. Also das hat mir da schon gereicht. Dann aber. Hast du denn während dieser Zeit, während dieser 8,5 Jahre, viel Kontakt mit deinen Eltern gehabt? Immer. Also es gab nicht das Problem, dass kein Kontakt mehr war. Und dir hat es in dieser ganzen Zeit nicht gefallen im Heim? Nein. Überhaupt nicht. Du hast gelitten im Heim. Ja, wie ein junger Hund. Ja, was, sag mal so ein paar Stichworte, was für dich so schlimm war im Heim? Schläge, Erniedrigung, sexuelle Übergriffe von den anderen Insassen. Also von den anderen Kindern, Jugendlichen. Richtig, von den Heranwachsenden eigentlich, die von den Pädagogen und Lehrern eigentlich geduldet wurden. Mhm. Ne? Hast du deinen Eltern davon erzählt? Ja, ich habe das auch... gezeigt eigentlich, durch Weglaufen und ich bin dann auch ewig nach Hause dann gelaufen und das war eine Strecke, die ich laufen musste. Mhm. Aber das haben deine Eltern dann nicht sonderlich ernst genommen? Nein, ich bin immer wieder weggebracht worden. Mhm. Warst du oder bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch eine Schwester, die ein Jahr älter ist wie ich. Und die lebte zu Hause? Ja, das war das Schlimme für mich. Mhm. So, das, was ich nicht nachvollziehen konnte. Mhm. Ne? Aber warst du denn da schon als Kind nicht dann zunehmend enttäuscht von deinen Eltern, dass sie dich nicht aufgenommen haben wieder und dass sie nicht zu dir gestanden haben? Ja, also ständig. Das Verhältnis zwischen uns hat sich eigentlich mit den Jahren immer mehr gefestigt und auch gebessert. Es war über 10 Jahre Funkstille. Ne, ich meine jetzt damals, als du noch im Heim warst. Ja. War da nicht die Enttäuschung zunehmend groß für dich als Kind, dass deine Eltern dich nicht eben zurückgenommen haben, wieder nach Hause? Ja, war ich nicht zu Hause. Gab es dann, wenn ich da war, Stress zwischen meinen Eltern oder in den Ferien, dass dann irgendein Umzug anstand, dass meine Mutter ausgezogen ist, weil sie sich trennen wollte von meinem Vater. Also da waren die Verhältnisse eben auch nicht sonderlich gut dann zu Hause. Nee, und dann war man auch schon wieder froh, dass man dem nicht ausgesetzt war. Mhm. Aber der Kontakt war regelmäßig nach immer. Hause. Der war immer. Ja. So, dann bist du mit 17, mit 17. Und dann woanders eine Ausbildung angefangen, die ich dann abgebrochen habe. Und hast du noch alleine gelebt schon? Nee, also ich bin im Mai 18 geworden und habe mit 19, also im September dann mit 18 meine eigene Wohnung dann schon gehabt. Ne? So, nur heute bist du 33 Jahre alt. Ja. Das Ganze liegt eine ganze Weile zurück. Leben deine Eltern noch beide? Ja, beide. Wie ist das Verhältnis heute zu deinen Eltern? Ja, zeitweise sehr angenehm, auch für mich. Mhm. Sehr fürsorglich, weil ich auch sehr krank geworden bin mit den Jahren. Nimmst du es ihnen heute noch sehr übel, dass sie das gemacht haben? Ja, es kommt dann, wenn irgendwie, wir sitzen dann auch mal abends zusammen bei ihr oder so, und dann wird man ein Bier mehr getrunken und dann wird man auch redseliger und dann kommt einem das dann schon hoch und dann spricht man auch darüber. Ne? Aber du hast es bis heute letztendlich nicht verstanden, warum sie dich damals weggegeben haben? Nein. Dieser Frage hast du ihnen gestellt, aber sie geben keine Antwort, keine für dich befriedigende Antwort. Doch, also heute ist es so, dass ich das ein Stück weit nachvollziehen kann, aber ich kann es nicht verstehen. Mhm. Wäre ich in dieser Situation gewesen, ich weiß nicht, ob ich genauso gehandelt habe. Verstehe. Ich denke, ich muss es akzeptieren, aber ob ich es unbedingt verstehe oder nachvollziehen kann, ist was anderes. Ne? Was würdest du sagen, das sind ja nun sehr prägende Jahre, wenn man als 8-Jähriger in ein Heim kommt und dann 8 Jahre im Heim bleibt. Also ich habe immer gesagt, ich kann es verstehen, das hat vielleicht so sein müssen damals aus der Sicht. Ich kann nur diese 8,5 Jahre eben nicht nachvollziehen. Um mir Angst zu machen oder mir im Schrecken einzusetzen, hätte vielleicht so ein Jahr gereicht oder ein Schuljahr wäre ausreichend gewesen. Was meinst du, was diese Zeit im Heim, eben dieser Ort Heim, inwiefern der dein Leben wahrscheinlich im negativen Sinne verändert hat? Also ich denke, dass diese Zeit mich unheimlich stark auch beziehungsarm gemacht hat. Ne? Weil wenn ich mich auf was einlasse, auf eine Bindung oder auf eine Beziehung, muss ich vielleicht im Unterbewusstsein so unterschwellig Angst haben, dass ich doch wieder enttäuscht werde. Ne? Wahrscheinlich ist es gar nicht zu überblicken für dich, was in diesen 8 Jahren alles angerichtet worden ist, denn das waren ja 8 Jahre Leid für dich, ne? 8 Jahre Angst und 8 Jahre Unbehagen. Ja. Als man hat sich dann ja dann auch jemandem anvertraut und es wurde einem nicht geholfen. Das war ja das Schlimme daran noch, ne? Du bist selbst nicht verheiratet? Geschieden. Geschieden. Hast du Kinder? Ja, eine Tochter. Wo lebt die Tochter? In Bayern. Was heißt in Bayern? Also ich bin dann irgendwann nach Bayern gezogen auch. Also ich meinte jetzt nicht, wo sie örtlich lebt, sondern lebt sie bei dir oder lebt sie bei der Mutter. Bei der Mutter. Mhm. Bei der Mutter. Also das wäre für dich ein Unding, dass dein eigenes Kind auch in ein Heim irgendwann käme? Nein, also meine Eltern würden noch nicht mal in ein Heim kommen, ne, wenn die alt wären. Mhm. Ne? Weil ich bin selber Pfleger vom Beruf und ich weiß, wie es abgeht. Also das ist aber ein toller Satz, den du jetzt gesagt hast. Deine Eltern haben dich in ein Heim geschickt. Und du selbst sagst, nein, ich verzeihe denen das letztendlich, die werden nie in ein Heim kommen. Ich kümmere mich um die. Sowas hat kein Mensch verdient, ne? Toll, also toll. Also ich find sowas ganz furchtbar. Toll. Respekt, Frank, wirklich Respekt. Ich danke für deinen Anruf. Domian. Und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja, dir und deiner Reaktion vielen Dank. Ja, tschüss, Frank. Ich mal was sagen durfte. Ja, alles klar. Dann, tschüss. Tschüss. Jetzt kommt jemand. 24 Jahre alt, mit einem ungewöhnlichen Namen. Ich rätsel hier schon, wie ich es aussprechen soll. Misure wird es geschrieben. Spricht man es auch so aus? Ja, aha. Genau, Misure. Misure. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Hi. Erklär mir kurz, woher der Name kommt. Türkei. Aus der Türkei. Ja, und darf ich mal ganz kurz was sagen zu dieser Frau mit Sida aus der Türkei? Ja. In der Türkei herrscht kein System, das ist das Problem. Was herrscht da nicht? Kein System. Ich verstehe immer nicht, kein System? Mhm, richtig. Wie meinst du das? Jeder wird so 0815 so behandelt. Also hat nichts mit Deutsch zu tun, wie auch wir Türken werden auch scheiße behandelt. Wenn du oft gut Deutsch gesagt hast, wenn du Geld hast, dann wirst du gut behandelt. Wenn du kein Geld hast, dann nicht. Ja. Das ist halt so. Ja. Okay, das noch ein Zusatz zu dem, was wir gerade gehört haben. Genau. Jetzt zu dir. Ja, also bei mir war es mein Ort, was ich nie vergessen werde, das war der 15. März, jetzt in diesem Jahr. Meine kleine Schwester liegt in der Psychiatrie und die Ärzte haben herausgefunden, dass sie eine Psychose hat. Und das war für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt, überhaupt also ich wünsche es niemandem, dass es in der Familie passiert. Ja. Tja. Wie alt ist deine Schwester, wenn ich frage? Die ist 16. 16 Jahre. Ja. Das ist auch ganz kurz passiert, so kurzfristig ist das passiert. Also sie war ganz normal gewesen und auf einmal hat sie, wie gesagt, Fernseher ausgemacht, eingeschaltet, wieder angemacht, Licht ausgemacht, angemacht. Dann hat sie irgendwie mit anderen Leuten geredet und keiner war eigentlich in diesem Raum gewesen. Und bis in die Nacht ging es, dann hat sie rumgeschrien und wir wussten nicht mehr, was wir machen sollen. Aus heiterem Himmel. Sie war vorher ganz normal, hat sie gelebt und war gesund und fidel. Ja, genau. Ein ganz liebes Mädchen, fröhliches Mädchen. Und wie gesagt, das war total so schlimm gewesen. Wohnt ihr noch zusammen in einer Wohnung, einem Haus? Alle? Also ich bin ja verheiratet schon seit 5 Jahren. Ach so. Ja, und meine Eltern wohnen auch in dem gleichen Ort halt. Das heißt, im gleichen Ort, das heißt, du hast das dann wirklich ganz, ganz nahe mitbekommen. Ja, Wir besuchen uns ja regelmäßig, Gott sei Dank auch. So, jetzt verstehe ich deinen Anruf, gerade auch zu dem Thema der Ort, der mein Leben verändert hat, die Psychiatrie wahrscheinlich. Genau, ne? Das war das. Dann bist du mit deiner Schwester in die Psychiatrie, hast sie begleitet dorthin? Nee, sie war da gewesen und mein Vater hat mich angerufen und hat gesagt, komm Mädchen, fahr mal zu deiner Schwester, weil sie wollte mich auch sehen. Ja. Und als wir da reingekommen sind, da war sie ganz normal, die hat uns umarmt, dann hat sie rumgeweint und sie hat sich gefreut, dass wir gekommen sind. Und dann saßen wir in so einem Besucherraum und wir haben ganz normal geredet, alle miteinander. Und sie hat immer irgendwie, naja, nicht normal geredet. Sie hat immer erzählt, was sie geträumt hat und naja, sie war halt nicht klar gewesen. Und dann, als wir gesagt haben, so, pass auf, wir müssen jetzt alle nach Hause gehen, dann hat sie auf einmal angefangen, richtig zu schreien, aber richtig krass. Das war richtig schlimm gewesen. Ich habe total so eine Angstzustände bekommen. Und mein Vater, der eigentlich ein ganz harter Mensch ist, hat da angefangen rumzuheulen. Wir konnten den auch nicht festhalten. Und meine kleine Schwester konnte man nicht festhalten. Die hat an uns rumgezerrt, an meinem Vater rumgezerrt. Ihr dürft mich nicht alleine lassen. Er hat rumgeschrien. Dann kam die die Pfleger halt und da haben sie sie festgehalten, das waren 3 Leute gewesen, haben sie an so eine Glastür, haben sie gleich abgeschlossen und das war das Schlimmste für mich. Dann hat sie so doll dagegen gehauen an diesem Fenster und dann hat sie so doll geschrien, wir sind runtergerannt, die haben sie immer noch gehört. Und diesen 15. März, das kann ich halt nicht vergessen. Ja. Also. Nun ist das Ganze ja noch gar nicht so lange her. Nee. Wie geht es ihr denn im Moment, ganz aktuell? Ja, eigentlich so gesehen korrekt, also sie ist eigentlich in Ordnung. Ist sie immer noch in der Psychiatrie? Ja, aber sie kommt jetzt, diesen Freitag kommt sie raus. Hast du sie dann nach diesem schlimmen Erlebnis, das du gerade geschildert hast, nochmal besucht in der Psychiatrie? Nein. Ich habe gesagt, ich gehe da nie wieder hin, weil ich immer denke, das kann jeden Moment wieder passieren, weil ich komme damit selber nicht klar. Ich kann nicht schlafen, ich habe Angstzustände. Und ich denke immer, also ob sie war diese Woche, am Wochenende da gewesen und ich sehe sie nicht als normal. Ich denke immer, es passiert jetzt wieder. Genau das, was ich gesehen habe. Ja, ja. Und ich weiß auch nicht, ob das wieder passiert, weil die Ärzte meinen, es ist wieder in Ordnung mit ihr. Aber das ist natürlich jetzt sehr gebunden auch an die Örtlichkeit der Psychiatrie, ne? Dass das genau da passiert ist. Das hätte ja auch genau woanders passieren können. Ja, weil wir sind eine ganz normale Familie, alle anderen vielleicht auch, ne? Und man kann sich das nicht vorstellen. Wir haben niemals daran gedacht, dass es uns passieren kann, sowas. Aber es passiert, also es kann jedem passieren. Ich sag nur den Eltern, dass sie ihre Kinder gut behandeln sollen, nicht immer demütigen, nicht schlagen. Und wenn sie Probleme haben, sie sollen immer für ihre Kinder da sein, weil die meisten sind deswegen auch da in der Psychiatrie. Und das ist echt scheiße. Also die Ärzte sagen eine ganz gute Prognose. Die sagen, dass es eigentlich wieder alles in Ordnung ist. Dann wollen wir hoffen, dass das auch so Bestand hat. Sie kommt bald nach Hause, sagst du. Ja. Du wirst dich um sie kümmern, du bist für sie da als ältere Schwester. Ja, auf jeden Fall. Wir sind eine große Familie. auf dass du sie nie wieder in der Psychiatrie besuchen musst und vor allen Dingen, dass sie nie wieder sowas bekommt, ne? Dass die Psychose nochmal ausbricht. Ja, davor habe ich ja Angst, dass das wieder passiert, weil der Arzt meint, das könnte immer wieder passieren. Also da gibt es kein Zurück mehr. Wenn es einmal passiert ist, kann es wieder passieren. Und davor habe ich Angst. Dennoch wünsche ich, dass es nicht passiert und drücke die Daumen und sag viel Glück und alles Gute. Okay, ich bedanke mich recht herzlich. Auf Wiedersehen, Miso. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Michael, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Michael. Ja, zu deinem Telefon. Geh mal ein bisschen näher ans Telefon, bitte. Bitte? Geh mal ein bisschen näher ans Telefon. Ah, war ich ein bisschen weit weg. Ja, sehr weit weg. Jetzt ist aber besser. Besser, genau. Alles klar. Also, der Ort. Der Ort ist das Haus meiner Schwiegereltern, wo wir zusammen gewohnt haben, meine Frau und ich. Mhm. Und ich bin da 4 Jahre lang Psychoterror ausgesetzt gewesen. Und leide heute noch drunter und bin darüber hinaus alkoholabhängig geworden. Das liegt, dass es Terror gab und dass es also schwierig war, lag an den Schwiegereltern? In erster Linie ja. Meine Frau hat da mitgespielt letztendlich, aber ausgegangen ist das Ganze von meinen Schwiegereltern. Mhm. Seit wann bist du jetzt wieder draußen? Also aus dem Haus, meine ich. Aus dem Haus bin ich seit 99 bzw. 2000 und seitdem bin ich dabei, gegen mein Alkoholproblem was zu tun. Ganz klare Aussage von dir, in diesem Haus bin ich zum Alkoholiker geworden. Ja. Ja. Und diese Leute haben mich zum Alkoholiker gemacht, die in diesem Haus lebten oder leben. Richtig, ich habe den Alkohol eingesetzt, um einfach diesen Stress und diese Angriffe für mich innerlich irgendwie zu verarbeiten, davor zu fliehen. 4 Jahre ist ja dann auch eine sehr lange Zeit, wenn man in einer solchen Sache ausgesetzt ist. Was waren denn die Angriffspunkte? Was war das Schlimme, was man dir dort angetan hat? Das Schlimme, was man mir angetan hat, man hat mich generell angefeindet. Ich wurde also mies gemacht, wo immer es nur ging. Obwohl du der Schwiegersohn warst? Richtig. Mhm. War das vorher auch schon so, bevor du in das Haus reingezogen bist? Das ist das Schlimme, eben nicht. Mhm. Es wurde mir vorgespielt, ja, du bist der Liebe, du bist der Schöne, du bist der Gute. Mhm. Und als es dann wirklich zur Ehe und zur Schwangerschaft kam, da fing dann der Terror an. Mhm. Und sag mal so ein paar Beispiele für den Terror, wie man dich terrorisiert hat. Zum Beispiel wurde ich terrorisiert, indem ich ständig und generell damit rechnen musste, dass irgendjemand hinter der Zwischenwand steht und hört, was ich gerade tue oder nicht tue. Es wurde mein Telefonanschluss abgeklemmt, also der war noch außen, das war noch ein alter Telefonanschluss. Mhm. Der wurde einfach durchgeschnitten, das heißt, ich konnte nicht mehr telefonieren, meine Post wurde geklaut. Aber du sagst, ich konnte nicht mehr telefonieren, das heißt doch, ihr konntet dann, das heißt deine Frau und du nicht telefonieren, oder? Nein, meine Frau hatte ja einen guten Kontakt zu ihren Eltern oben, das heißt, ich konnte von oben aus telefonieren. Ach so, aber eure Wohnung war dann quasi abgeschnitten, telefonisch. Richtig. Mhm. Die Heizung wurde abgestellt. Post wurde geklaut, etc. Moment mal, wenn die Heizung abgestellt wurde, dann hat aber auch deine Frau und das Kind gefroren. Oder sind die dann auch nach oben gegangen? Nein, die sind dann auch nach oben gegangen. Mhm. Generell war die Heizung und Warmwasser nur dann abgestellt, wenn ich unten alleine war. Und meistens dann, wenn ich von der Arbeit kam und duschen wollte. Dann war natürlich kein Warmwasser da. Mhm. Und deine Frau hat sich von Anfang an auf die Seite ihrer Eltern geschlagen? Anfangs nicht. Das fing... Das war so ein schleichender Prozess und das ist das, was mir heute noch in zukünftigen Beziehungen so unheimlich zu schaffen macht, weswegen ich heute überhaupt auch anrufe, weil ich mir einfach nicht mehr zu helfen weiß. Ich habe immer noch dieses Misstrauen anderen Frauen gegenüber. Es war am Anfang nicht so. Es war ein schleichender Prozess, den ich nicht gemerkt habe. Als du dann gemerkt hast, die hält gar nicht zu mir, die macht dieses ganze Theater mit, hast du sie dann nicht zur Rechenschaft gezogen und hast gesagt, hier komm Mädchen, so geht das doch nicht. Warum haust du da oben nicht auf den Tisch? Das sind deine Eltern. Genau das habe ich auch getan und ich bin dann sogar so weit gegangen, weil nur ihr das sagen nutzt ja nichts. Es kommt ja von den Schwiegereltern aus. Ich bin dann hochgegangen und habe versucht, Schwiegereltern zur Rede zu stellen. Mhm. Und die mich dann ständig nur mit ihren, sage ich mal, erfundenen Anschuldigungen konfrontiert haben. Mhm. Also ich bin fremdgegangen, ich bin nicht da, ich kümmere mich um die Frau und um das Kind. War da bei deine Frau auch bei dem Gespräch? Ich war generell bei diesen Aussprachen nicht mit dabei. Mhm. Mhm. Also ich hatte nie die Gelegenheit, die beiden gegeneinander... Aber wie hat sie das denn dann gerechtfertigt, wenn ihr alleine geredet habt, du und deine Frau, dass sie sich nicht auf deine Seite schlägt? weil sie immer gesagt hat, dass ihre Eltern da Beweise für haben, was sie vorbringen, mhm, und sie das nicht nachvollziehen kann, weil ich ja den ganzen Tag nicht da bin und sie sich um den Haushalt kümmern muss. Im Klartext, sie hat das für wahrgenommen, was die Eltern gesagt haben. Richtig. Mhm. So, warum hast du das 4 Jahre mitgemacht und 4 Jahre ausgehalten? Weil ich diese Frau liebe und weil wir zusammen ein Kind haben. Mhm. Und ich einfach... Und du hast sie weitergeliebt, obwohl sie dich dann immer... Ich liebe sie noch immer. Mhm. Also du hast sie damals auch weitergeliebt, obwohl sie dich immer ins Messer hat laufen lassen bei den Eltern. Richtig. Und du liebst sie heute immer noch? Immer. Das ist das, was mich innerlich im Moment zerreißt und was mir auch eine neue Beziehung völlig unmöglich macht und vor allen Dingen... Du hast aber mit dieser Frau im Moment keinen Kontakt. Nein. Mit deiner Frau keinen Kontakt. Nein. Diese Frau hat mit, lass mal sagen, diese Frau hat mit angesehen, dass du zum Alkoholiker wirst. Diese Frau... Ich bin mir nicht sicher, ob sie das weiß. Ach so. Na gut, aber die hat mit angesehen, wie du gelitten hast. Ja, das musst du gesehen haben, weil... Naja, die kriegt ja nur mit, wenn das Wasser abgestellt ist und die Heizung abgestellt ist. Und sie muss ja auch mitgekriegt haben, wie ich ausgezogen bin, wie ich gegangen bin. Ist es denn irgendwann dann eskaliert oder bist du einfach irgendwann gegangen? Es ist dann irgendwann eskaliert. Wir haben dann zusammen eine Aussprache in der Wohnung gehabt. Meine Frau und ich, mein Sohn lag auf dem Sofa und war am Schlafen. Der war noch sehr klein. Mhm. Und ich bin dann aus dieser Diskussion rausgegangen, auf der Terrasse und wollte rauchen, mhm, um eben jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe in die ganze Angelegenheit zu bekommen. Mhm. Und meine Frau fing dann an, schlug mir meine Zigarette aus der Hand, schlug mich, fing an zu schreien, hysterisch und alles Mögliche. Und im Verlauf dieser Streitdiskussion muss mein Sohn, ich weiß nicht, ob er jetzt vom Sofa runtergerobbt ist oder ob er wirklich gefallen ist, auf jeden Fall, er lag am Fußboden, mhm, und zeigte keinerlei Reaktion, woraufhin meine Frau panisch reagierte, ihren Vater alarmierte und die beiden dann zusammen ohne mich ins Krankenhaus gefahren sind. Mhm. Und das war für mich eine dermaßen Schocksituation. Ich bin dann weggelaufen, ich habe dann 3 Tage lang überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Ich, mhm, habe dann wirklich nur noch panisch reagiert. Mhm. Aber dem Kind ist hoffentlich nichts Schlimmes zugestoßen. Wir haben dann später im Krankenhaus angerufen, also ich und meine Eltern, weil, mhm, letztendlich bin ich bei meinen Eltern dann gelandet, weil, mhm, ich war ja in einer völligen Notsituation. Mhm. Ich hatte keine Wohnung, kein Geld, nichts. Mhm. Dem Kind ist nichts passiert. Nicht du hast jetzt auch in den letzten Jahren dein Kind nicht gesehen? Nein. Überhaupt nicht? Ich leide da unendlich drunter. Also ich habe es ein paar Mal gesehen, selbst diese Treffen wurden boykottiert. Ich habe es mit dem Jugendamt versucht, ich habe es privat versucht, ich habe stehen dir diese Treffen denn nicht zu? Die stehen mir zu, aber ich sage mal so, wenn diese Treffen von den Schwiegereltern permanent derart boykottiert werden, dass das Kind vorher nervös gemacht wird, mhm, dass das Kind weint und quasi Angst vor den Treffen hat, mhm, dann kann ich diese Treffen nur absagen. Ja. So, und jetzt stehe ich vor einem unglaublichen Rätsel, Michael, nach dem, was du mir erzählt hast. Vor einem unglaublichen Rätsel, dass du sagst, ich liebe diese Frau noch. Ja, wenn ich dieses Rätsel nicht selber hätte, dann hätte ich dich heute Abend nicht angerufen, weil ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Aber man kann sich auch in solche Gefühle hineinsteigern und hineinfallen lassen oder man kann auch richtig was dagegen tun. Was liebst du denn an dieser Frau noch, bitteschön? Sie hat mir das Leben gezeigt, das, was ich irgendwann mal haben wollte. Ich habe als Jugendlicher auf ein ganz bestimmtes Leben, auf Familie, auf Kind, auf gesicherte Arbeit hingearbeitet, mhm, und ich habe das in ihr gefunden. Ja, aber doch nur ganz kurzfristig. Richtig. So, da weine ich heute noch hinterher. Ja, aber wie kann man denn einen ganzen Teil der Realität ausblenden? Das geht mit Alkohol. Bist du im Moment auch besoffen? Nein, bin ich nicht. Ich bin therapiert. Ach so, du bist trocken im Moment. Ja, ich war gut. Also, 8 Monate auf Therapie. Umso besser. Also reden wir beide jetzt ganz nüchtern miteinander. Natürlich. Frage oder meine Anmerkung, wie kann man dann so einen Teil ausblenden? Das tust du offensichtlich ja heute immer noch, obwohl du trocken bist. Diese Frau hat dich jahrelang äußerst mies behandelt. Sehr gelinde ausgedrückt, ne? Ja. Wahrscheinlich gibt es noch 1000 Geschichten, die du gar nicht erzählen kannst im Rahmen dieser Sendung, die so Hanebüchen sind, dass man sich die Haare rauft. Und du erzählst mir immer noch was, dass du diese Frau haben willst. Ja. Warum? Was willst du denn von was zieht dich denn noch hin an dieser Frau? Ich habe, ich habe mit ihr, und vielleicht ist das eine Charakterschwäche von mir, ich habe mit ihr das erste Mal wirklich das erlebt, was ich will. Michael, das sind doch alte Kamellen, Mensch. Das ist doch alles widerlegt worden durch das, was die Frau mit dir gemacht hat hinterher. Ja, und das ist ja dieser Zwiespalt, den ich jetzt habe. Ich habe Angst davor, eine neue Beziehung einzugehen, weil ich Angst Solange du an dieser Frau im Kopfe klammerst und mir hier wie aus der Pistole geschossen sagst, ja, ich liebe diese Frau immer noch, ist mir klar, dass du keine andere Beziehung eingehst oder eingehen kannst. Du musst dich erstmal auch mental, gedanklich, emotional von dieser Frau wirklich lösen. Und das müsste dir doch sehr gut gelingen, indem du einfach mal deinen Zorn und von mir aus auch deinen Hass auf diese Frau zulässt. Was die dir alles angetan hat. Das stimmt. Wie unter die bewirkt mit, dass du dein Kind nicht sehen kannst. Ja, richtig. Das Schlimme ist, ja, wie richtig, richtig. Das ist doch schlimm. Das kannst du doch nicht einfach nur so hintun. Ja, abtun. Nein. Und hinnehmen. Das tue ich ja auch auf keinen Fall irgendwie nur so ab. Es ist nur einfach so, dass das Kind da eben noch mit drin hängt und ich versuche nach Möglichkeit nichts zu tun, was dem Kind in irgendeiner Weise jetzt... Ja, das ehrt dich ja auch. Aber du siehst ja auch das Verhalten deiner Frau. Sie tut eben überhaupt nichts dafür, dass das Kind auch einen ordentlichen Kontakt zu seinem Vater hat. Nee, also ein weiterer großer negativer Charakterpunkt deiner Frau oder deiner ehemaligen Frau. Also sie hat meine Adresse, sie weiß, wo ich wohne. Sie hat meine Telefonnummer. Ja, ja, das ist mir völlig klar. Ich rede jetzt nur so vehement auf dich ein, um dir klarzumachen, was für einen schlechten Charakter diese Frau offensichtlich hat. Und dass du dann nicht in so einem ganz normalen Atemzug sagen kannst, ich liebe diese Frau noch. Ja, deswegen habe ich ja in erster Linie in deiner Sendung angerufen, weil ich mir einfach nicht mehr zu helfen weiß. Ich weiß nicht, wie komme ich jetzt aus dieser Zwickmühle raus, wie komme ich aus dieser... Ja. Also, Michael, auf jeden Fall hast du ja schon mal eine Sache ganz toll geschafft. Du bist von dem Alkohol weggekommen und du bist jetzt trocken im Moment. Das hat mich auch sehr viel Anstrengung gemacht. Ja, aber das ist ein großes Erfolgserlebnis. Für mich im Moment ja. Finde ich auch. Wenn du richtig an der Flasche schon hingst, ist das wirklich ein tolles Erfolgserlebnis. So, der nächste Schritt muss jetzt sein, dass du von der Suchtfrau, ne, du bist ja, da ist ja irgendwie eine Sucht noch nach dieser Frau, dass du von der Sucht auch wegkommst. Und hast du da, weil du hast ja schon viele Leute gesprochen und du hast ja schon viele Probleme erkannt, hast du da irgendeinen Tipp für mich? Ja, der Tipp ist für mich jetzt ganz eindeutig, dass du das nur mit professioneller Hilfe schaffst. Also ein Psychologen. Absolut. Absolut. Du hast, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, trocken zu werden, alkoholmäßig trocken zu werden, wahrscheinlich auch mit außen, mit Hilfe von... Ja, siehst du. So. Und in diesem Fall ist es, glaube ich, sehr angebracht, dass du dir da auch Hilfestellung von außen suchst, weil du drehst dich im Kreis und redest und denkst und wirst dann niemals wirklich zu einer richtigen Konsequenz kommen. Gibt es denn da spezielle Psychologen? Ich werde dich gleich mal mit meiner Psychologin verbinden und das ist die Heide und die wird dir da sicherlich ein wenig helfen können oder vielleicht auch richtig helfen können. Weil ich bin da auch ein bisschen ratlos. Ich habe nicht den Mut, jetzt einfach irgendwo in eine psychologische Praxis reinzugehen und zu sagen, ich habe dieses Problem. Ja. Genau das wird die Heide dir erklären. Das erklärt dir die Heide. Es geht so, du legst auf, Heide ruft dich an. Ja. Ich hoffe, dass da jetzt was in die Gänge kommt bei dir. Ja, Domina. Schön wäre es, wenn du wirklich einen guten Psychologen finden würdest. Ich bin sicher, dass du einen finden wirst, wenn du dich anstrengst. Und nochmal Respekt, dass du das alleine geschafft hast, wenn auch mit Hilfe von außen, aber da gehört ja auch viel innerer Wille zu, von dem Alkohol wegzukommen. Und es ist ja auch noch nicht vorbei, weil alkoholabhängig ist mein ganzes Leben. Natürlich, ja. So, wir rufen dich gleich wieder an. Danke dir. Alles Gute. Ich lege auf und warte. So machen wir's. Tschüss. Alles klar, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Gunther Paperitz. Morgen sind wir mit einer freien Themennacht wieder hier. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und auch morgen, wie immer, ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und dann könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und morgen steht dann auch wieder alles hier im Studio, so wie ihr das gewohnt seid. Das verspreche ich euch. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Bye, bye.